Los, sag schon, was machst du immer so? Nicht viel. Also doch, ich muss ziemlich viel für die Schule lernen. Alles ist anders. Und du spielst Fußball. Das kann ich fast nicht glauben. Warum nicht? Die Mannschaft ist okay und der Trainer auch. Das haben sie mir heute geschenkt. Ein Trikot von Sheva. Das ist ja super. Und wer ist Sheva? Er heißt Anatoli Shevchenko, aber wir nennen ihn Sheva. Mein Lieblingsspieler. Ein super Fußballer aus der Ukraine. Das ist ja super. Und am Abend? Da gehst du früh schlafen, stimmt's? Nicht wirklich. Man kann ja schon auch weggehen. Ins Kino oder einfach so ein bisschen weggehen. Hast du schon Freunde? Keine wie euch. Aber ich kenne schon ein paar Leute.